Einladen und begrüßen möchten wir Sie heute zu einem Hörspiel, das sich mit einer außergewöhnlichen Künstlerin beschäftigt, Niki de Saffal. Berühmt wurde die bei Paris geborene Bildhauerin und Malerin vor allem durch ihre monumentalen Großskulpturen, den sogenannten Nanas, bunt bemalte Frauenfiguren, die, wie in Stockholm, zum Teil bewohn- und begehbar waren. In unserem Hörspiel kommen neben der 2002 verstorbenen Künstlerin auch ihre engsten persönlichen Weggefährten zu Wort. One of my films, Un rêve plus long que la nuit, was the initiation of a young girl into the horror of what adult life is like. Einer meiner Filme, Un rêve plus long que la nuit, ein Traum länger als die Nacht oder Camilla und der Drachen, zeigt, wie ein junges Mädchen in die Horrorwelt der Erwachsenen eingeführt wird. Das junge Mädchen macht viele schlimme Dinge durch. Camilla und der Drachen. Camilla und der Drachen. Ein Film von Niki de Saffal. De Saffal. Ein Film von Niki de Saffal mit Hilfe von Jean Tinguely. In a certain sense it's autobiographical. In einem gewissen Sinn ist es autobiografisch. Andererseits ist es Kunst. But in another sense, once it's out, it then becomes transformed into a work of art. Ein Film von Niki de Saffal. Ich kann es nicht mehr. Du musst jetzt die zweite Zeile lesen. Okay, ich versuche, aber das Camellia und der Drachen. Ein Film von Niki de Saffal mit Hilfe von Jean Tinguely. It's like a drug, films. You get totally involved. There's so many problems. I love problems. I mean, ich liebe Probleme. Es macht Spaß, sie zu lösen. An einem bestimmten Punkt musste ich mich allerdings entscheiden. Niki, entweder Skulpturen oder dies. Niki, either you have to stop, or you go on with your sculpture, or you go on with this. Well, I chose my sculpture. Big Girl Now. Klappe 1 bis 16 für Niki de Saffal. Hörspiel von Barbara Meerkötter. Vorspann Ende. Erstens. Hölle ist Geschichte. Der Film beginnt mit dem Blick in den Himmel. Ein Vogel, der an Luftballons hängt. Ein Raubvogel, bedrohlich, groß. Der Vater hat schwarz an. Ein junger Mann mit einem Mädchen auf der Wiese. Der Vogel ist ein Drachen, den sie steigen lassen an einer Schnur. Er hat Schlaghosen an, 70er Jahre. Sie haben Spaß im Wald. Sie spielen blinde Kuh. Der Mann trägt weiß. Sie selbst hat ein schwarzes Tuch. Um die Augen gebunden. I was born Marie Agnès Fall de Saint-Fal. And when I was four, my mother started to call me Niki. She thought Marie Agnès didn't suit me very well. Als ich vier war, begann meine Mutter, mich Niki zu rufen. Sie dachte, dass Marie Agnès nicht zu mir passen würde. And it stuck. Dabei blieb es. Manchmal frage ich mich, was wohl aus Marie Agnès geworden wäre. Feuer. Lagerfeuer. Camilla sitzt bei einer Tarotkartenlegerin. Der Tarotgarten in der Toskana war das Projekt meines Lebens. Zunächst sollte es nur ein Garten sein, ein monumentaler Garten mit begehbaren Skulpturen, die durch eine innere Idee zusammengehalten werden. It wasn't even my choice, it was my destiny. Die erste Karte ist der Eremit. Die zweite Karte die Hohepriesterin. Schritt für Schritt nahm mein Gartenprojekt Formen an. Die dritte Karte der Mond. Sie guckt sich das alles genau an. Der Tod. And at the age of 50, I said to myself, it's either now or never. Und als ich 50 war, sagte ich mir, jetzt oder nie. Freunde gaben mir das Land in der Toskana. Alles andere musste ich selbst bezahlen. Während der Bauphase, die sich bis zur Eröffnung immerhin 15 Jahre hinzog, lebte ich immer mal wieder in den Brüsten der Sphinx, der Kaiserin, der zentralen und regierenden Figur des Gartens. In der einen Brust war mein Schlafzimmer, in der anderen war die Küche, in der ich die italienischen Arbeiter versorgte, wie eine Mutter. Der Nachteil war, dass ich so gut wie nie allein sein konnte, weil sie permanent meine Nähe suchten. Aber bis ich mein Lebensprojekt realisieren konnte, musste ich noch einige Stationen passieren. Camilla war fasziniert und hat zugehört. Eine unscharfe Einstellung, die immer schärfer wird. Zweitens, ich bin in der Hölle gewesen. Streicher im Hintergrund. Und es wurde deutlich, gefaltete Hände, die einen Ring tragen. Camilla hat ihre Hände auch gefaltet. Wieder der Ring. Wem gehören die Hände? Betet sie? Mhm. Die Hände gehören einem Liegenden. Der Mann in Weiß, von vorhin. Ein toter Mann. Eine Trauerfeier. Eine trauernde Frau unter einem schwarzen Schleier. Ich spielte die Trauernde. Anscheinend ihr Spielkamerad. Mit dem Malen begann ich in einer psychiatrischen Klinik in Nizza, in die ich mich freiwillig einliefern ließ, nachdem mein erster Mann unter meiner Matratze einige beängstigende und vor allem lebensgefährliche Gegenstände entdeckt hatte. In Sachen Selbstmordkonzepte wurde ich im Laufe der Jahre ein wenig fantasievoller. Ein bis zwei Wochen, nachdem ich aus der psychiatrischen Klinik entlassen worden war, bekam ich eines Freitags einen Brief von meinem Vater. Ich öffnete ihn und las ein langes Geständnis. Es begann folgendermaßen. Sicherlich erinnerst du dich, wie ich dich mit 11 Jahren zu meiner Geliebten machen wollte. Ich erinnerte mich an gar nichts. Instead of becoming a terrorist, I became a terrorist in art. Ich verließ meine Kinder und meinen Mann wegen der Arbeit, so wie es Männer oft tun. Ich wollte mich vollständig meiner Arbeit als Künstlerin widmen. So habe ich mir einen guten Grund gegeben, mich schuldig zu fühlen. Camelia schaut sich um, brütet irgendwas aus. Und sie betrachtet den Ring an den gefalteten Händen des Toten. Nahaufnahme auf Camelia. Sie überlegt, schaut hin und her und greift nach dem Ring, zieht sie ihn vom Finger und verbirgt ihn in ihrer Hand. Ich bin Jean Tingly und ich mache Maschinen, die zu nichts Nutze sind. I met Jean when I was 26 years old and he was 31. Jean traf ich, als ich 26 war. Er war 31. We were the same generation. Wir waren dieselbe Generation. And I immediately connected to his work. I loved his work. Ich fühlte mich sofort mit seiner Arbeit verbunden. Ich liebte sein Werk. Irrlicht 1. Ich war immer mit aktiven Poetinnen zusammen, niemals mit Frauen, die den passiven Teil dargestellt haben. Jeans erste Frau war Eva Epli, eine großartige, eigenartige Künstlerin und wie er Schweizerin. Ohne Eva Epli, mein erster weiblicher Kollege und meine erste Gattin, wir wurden auch zusammen verheiratet und hatten ein Kind zusammen. Und ohne die wäre ich überhaupt nie, hätte ich nie funktioniert. Ich meine, ich war zu verrückt und ich hätte mich zerbrochen an der Gesellschaft. Ohne die Intelligenz und die Liebe der Eva wäre ich einfach platt auf die Nase gefallen. Schon mit 19 Jahren oder mit 20. Eva ist eine Außerirdische, ein großes künstlerisches Talent von extremer Sensibilität und unfähig, sich der modernen Welt anzupassen. Als Jean sie einmal mit Worten verletzte, sprang sie in den Rhein und sie konnte nicht schwimmen. Ich werde irgendwie von Frauen angezogen, die Probleme haben. Ich selbst externalisiere meine Probleme durch meine Werke. Eva stand immer am Rande des Selbstmords. Das faszinierte mich und zwang mich, positiv zu sein, um ihren Pessimismus zu kompensieren. Mit dem Jean war es nicht einfach. Er hat nicht jeder machen, was sie wollte. Er hat immer drüber geschnurrt. Und sie hat Angst vor ihm. Und ich habe nie Angst. Wir haben immer Krach gehabt, der Jean und ich. Wie heißt der zweite, dritte Tag? Und du kannst dir Jocke fragen. Und Niki hat Angst gehabt. Mit dem Jean ist es aber auch nicht einfach gewesen. Die Niki hat nicht einfach machen können, was sie wollte. Der hat immer reingeredet und sie hat Angst bekommen. Ich habe nie Angst gehabt. Wir hatten immer Krach, der Jeanne und ich, jeden zweiten, dritten, vierten Tag. Und Niki, die hatte Angst. Drittens, Hölle ist Furcht. Camilla malt einen Drachen. Sie sitzt im Bett und hat ihre Puppe dabei, die ein Affe ist. Und ein Mann bringt sie zu Bett. Jean spielte den Vater. Schaltet das Licht aus. Und sie legt sich hin. Und sie legt sich schlafen. Cher Niki, la lumière de ma Niki. Voici meines petite lampe de poche éphémère. Hier hast du eine kleine Taschenlampe. Alors ton lux, alors ta lumière, jetzt wird dein Licht ewig scheinen. Je t'embrasse, ich umarme dich. Dein Chaton nombre. 17. Januar 1987. Janvier 87. Es half alles nichts. Allein im Bett, in meinem weißen Baumwollhemd, das mit dem Spitzenkragen. Ich sah einen Schatten am Fenster. Er zerschlug die Fensterscheibe mit seinen unförmigen Händen, halb Tier, halb Mensch. Ich drückte zum Schutz mein geliebtes Plüschäffchen an mich. Hilfe! Ich flüchtete mich unter die Bettdecke, um diesem scheußlichen Anblick zu entgehen. Meine früheste Kindheitserinnerung ist zugleich der erste Albtraum, an den ich mich erinnere. Ich war vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Eines Nachts kam mein Vater sehr spät nach Hause. Er war betrunken und roch nach Weißwein. Er war in übelster Laune. Er stürmte in mein Zimmer, weckte mich und fragte mich, ob ich meine Gebete aufgesagt hätte und für wen ich gebetet hätte. Meine Antwort, dass ich für das Jesuskind gebetet hätte, versetzte meinen enttäuschten Vater in Rage. Er hatte erwartet, ich hätte für ihn und Mutter gebetet. Er packte mein Bett und stürzte es kopfüber auf den Boden unter den entsetzten, verzweifelten Schreien meiner Mutter, die glaubte, er habe mich getötet. Ich trug keine Verletzungen davon, aber ich hatte gelernt, was es heißt, Angst zu haben. Diese Angst ist da und ich muss sie jedes Mal überwinden, wenn ich ein neues Werk in Angriff nehme. Viertens. Hölle ist ein Monster. Man hört Vögel, sie wacht auf. Und findet sich auf einer grünen Wiese an einem Waldesrand. Existiere ich? Ist das Leben ein Traum? Mein Traum, dass ich wählen kann, ob ich einen Albtraum habe oder ein Lied komponiere? Weiter so. Der Traum ist alles. Technik ist nichts. Kunst ist dann ideal, wenn sie einen Angriff darstellt, wenn sie subversiv ist. Kunst sollte ständig alles in Frage stellen und alles immer wieder von Neuem bezweifeln. Wo bin ich, denkt sie wahrscheinlich. Vögel zwitschern, sie trägt ein weißes Kleid und hat eine Schleife im Haar. Die Haare offen und sie freut sich über ihre Puppe, über den Affen. Sie gibt ihn einen Kuss. Sie liegt in einem großen Bett aus Wurzeln. Plötzlich ist ein Gebrüll zu hören und aus einem Mauerloch kommt ein großes Ungetüm. Eine Menge Rauch, es brüllt fürchterlich. Die Angst ist die Hauptkraft meiner Kreativität. Und es erscheint ein großer Drachen mit roten Augen. Ganz, ganz langsam geht er vorwärts. Er hat lauter Zeug an seiner Haut. Bedrohlich mit und große Zähne und Krallen. Sieht irgendwie sehr schief und schräg aus alles. Und er beugt sich über sie gefährlich und gefährlich, ja. Schlaflose Augenblicke, Beklemmung, vom inneren Frieden verlassen. Angst vor der Dunkelheit, Angst vor allem, Angst vor allen Dingen. Angst vor Hunden, vor lautem Straßenlärm, vor Kakerlaken. Angst davor, dass die Mädchen in der Schule den Volleyball zu hart auf mich schlagen. Einfach Angst. Ich organisiere die Angst. Ich bediene mich ihrer. Ich ziehe Nutzen aus ihr. Und dann verkaufe ich sie. Und ich bin immer noch ein Feigling. Deshalb war ich fähig, tapfer zu sein. Tapfere Menschen sind Feiglinge, die zu ihrer Furcht stehen. Er macht eine Truhe auf. Eine Truhe, die neben ihm in ihrem Bett steht. Wer kommt da raus? Ein kleiner Mann. Ein Zwerg mit einem Turban. Ja. Er sagt, dass er ihr dienen will. Und sie freut sich, sie lächelt ihn an und hat keine Angst mehr. Auch nicht mehr vor dem Drachen. Aber irgendwas stimmt da nicht. Fünftens. Ich bin das Monster. Irgendwas stimmt da nicht. When Jean helps me to give birth to a monster, like the monster that's here, he's being the mother. Because he's doing the actual physical work from my maquette and I am being the man because it was my idea. Wenn Jean mir hilft, ein Monster wie diesen Drachen aus Pappmaché hier in die Welt zu setzen, dann ist er die Mutter, denn er führt die Arbeit nach meinem Entwurf aus und ich bin der Mann. Who is the monster? You or me? Sie ist auf eine Art Thron gestiegen, eine Art Wurzel- oder Holzthron. Und der kleine Zwerg überreicht ihr eine goldene Krone, die sie sich auf den Kopf setzt. Sie streicheln sie. Der Drache, der Zwerg, sie kümmern sich gut. Und sie freut sich, lächelt und ist entspannt. Und geht sie wieder runter vom Thron? Und der Zwerg spielt mit ihr, sie spielt ein Hüpfspiel. Man sieht deutlich, dass der Zwerg kleiner ist als sie. Step on a crack and break your mother's back. Sie reicht dem Drachen die Hand und er verabschiedet sich. Er winkt ganz niedlich. Und geht wieder durch das Mauerloch davon. Und dann ist man von Liebe zu Liebe ist man abhängig. Also folgendes gibt man Liebe, man liebt selber, man entdeckt, dass die Liebe ist ja wirklich also absolut und ununterbrochen etwas absolut Nötiges, man braucht's nicht. Man braucht's, ja, man braucht's. 5 Jahre, nachdem ich meine Familie verlassen hatte, wurde dann, zu Jeans und meiner eigenen Überraschung, aus unserer langjährigen Freundschaft eine Liebesbeziehung. Und aus der langjährigen Liebesbeziehung wurde dann eine lebenslange Liebesfreundschaft. Und als wir die mit einem Ehevertrag besiegelten, erwartete Jean längst sein 2. Kind von seiner aktuellen Geliebten. Camilla bleibt mit dem Zwerg in der Nähe des Throns allein zurück. Sie ging wieder. Auf einmal, er setzt sich auf den Thron. Und sie reicht ihm die Krone? Anscheinend soll er jetzt der König sein. Aber wieso bindet sie ihn fest? Jetzt winkt sie ganz merkwürdig. Und es... Sie läuft weg. Kommt wieder Gebrüll. Man kann wieder Gebrüll hören. Er wehrt sich. In dem Moment erscheint der Drache wieder. He is forever hungry. Er fällt über den Zwerg auf dem Thron her. Der Zwerg kann nicht weg, denn er ist ja festgebunden. The monster is my instinctive nature. Er verletzt ihn am Kopf mit seiner Kralle so stark, dass das Blut im Becken über das Gesicht rennt. He fascinates me. Das ganze Gesicht ist voller. Sehr dunkles Blut. Terrorized. Der Zwerg hat große Schmerzen. Er schreit. Und er zappelt und rutscht vom Thron herunter. Liegt am Boden, der Drache. Weidet ihn aus. Er greift nach seinen Organen, zerrt sie ihm aus dem Leib und hält eines seiner Organe in die Luft. Das Monster hat immer Hunger. 6. Hölle ist randvoll. Eine andere Situation. Ein schwarzes Pferd mit einer Frau da drauf. Die auch ganz in Schwarz ist. Und ein Mann, der einen Kopf hat wie aus schwarzem Metall oder eine Maske trägt, ein starres Gesicht. Und ich glaube, es ist eine Maske. Der schwarze Mann wurde von meinem Schwiegersohn gespielt. Er hat einen schwarzen Fellmantel an und scheint der Begleiter der dunklen Frau zu sein, die sehr schön und sehr jung ist, aber nicht lächelt. Vielleicht ist sie eine Hexe? Vielleicht so? Ja. Eine junge Hexe. Da ist ein Ring. Der schwarze Mann hat einen den Ring von der Beerdigung um. Der Mann in Schwarz. Schwarze Maske, schwarzer Mantel, schwarze Handschuhe. Wird er kommen? Wird er mich töten? Wo wird er mit seinem Messer zustechen? In meine Augen. Wird er mir die Augen ausstechen? Werden 2 Augenhöhlen zurückbleiben? Wird er mir sein Messer ins Herz bohren? Sie geht durch das Farn wieder zurück in den Wald. Bunte Figuren? Es werden Figuren aus einem festen Material gezeigt. Gips vielleicht? Ich habe viel mit Gips gearbeitet, das stimmt schon. Aber zu dem Zeitpunkt schon lange mit Polyester, diesem ungeheuer strapazierfähigen und flexiblen und leichten und glatten und herrlich bemalbaren Material, das mir letzten Endes die Lunge verätzt hat. It's very strange to have the material that one really likes to create with his absolutely my deadliest enemy. Schon komisch, dass das Material, mit dem ich am liebsten arbeitete, mein Todfeind war. Zähne, bunt angemalt, Augen, Körperteile, verschlungene Körperteile. Sie tritt näher, das ist eine Schlange, eine echte Schlange. Auf den verschlungenen Körperteilen der Statue. The dance of the snakes. They're very sexy to me. Diese dunkle Frau. Hinter einem Schlangenkopf, dieser Plastik, erscheint der Kopf dieser Hexe. Ja, und sie reden miteinander, aber man sieht nicht, dass die Lippen sich bewegen. Es ist wie Gedanken. Camellia hat anscheinend Wünsche, einen Wunsch frei. Und sie wünscht sich, erwachsen zu sein. Aber es gibt eine Bedingung, sie kann nie wieder zurück. Wenn sie einmal erwachsen ist, dann geht's nicht mehr zurück. Und die Hexe sagt ihr, dass sie einen Schatz finden kann, wenn sie ihn erkennt. Vom Wunsch, kein Kind, kein Mädchen mehr zu sein, geht es eigentlich direkt in die Superweiblichkeit, direkt hinein in die monumentalste Nana, in die Huhn, die Kathedrale. Pontus Hilton, who was the director of the museum in Sweden, invited Jean Tinguely and me to go and make a huge construction in the big hall of his museum. And Jean was not too keen on going, but I wanted to go. And then finally, it ended up being this huge Nana. Der Direktor des modernen Museums in Schweden lud Jean und mich ein, eine riesige Figur in seiner großen Halle zu machen. Jean war nicht allzu scharf darauf, aber ich wollte es. Unvorstellbar. Wir haben die Huhn in 6 Wochen gemacht. And I was brewing like a witch all this glue. Wie eine Hexe kochte ich eine Unmenge Kleister, mit dem wir das Gerüst überzogen. Ich hatte das Modell gemacht, Jean und ein Kollege führten es aus, mit allen möglichen Materialien, die ich dann bemalen konnte. 6,26 hoch, 24 Meter lang. Wir machen eine riesen Kuchen, Anna. Usin, Kathedral, Unterseeboot, Arche Noah, Flugzeug, Labyrinth etc. Salut, Eveli. Merci für den Brief. Millionen Wünsche, die Chano. In der rechten Brust der Huhn war eine Milchbar, deren Flaschen in einer Flaschenzertrümmerungsmaschine entsorgt wurden. In einem Bein gab es eine Art Spielwiese für Liebespaare, deren Geräusche bzw. Gespräche in die Brustbar übertragen wurden. Es gab echte Blumen, falsche Bäume, ein Kino mit einer überwältigenden Greta Garbo, einem Münzfernsprecher und so weiter. And so Pontus Hilton, the director, musste auf einen fürchterlichen Skandal gefasst sein, der ihn seinen Job kosten konnte. Aber alles ging gut. Die Huhn wurde zu unserem großen Vergnügen die Göttin von ganz Stockholm. Sie kamen alle mit Kind und Kegel. Es war ein riesiger Erfolg. She was the biggest whore in the world. She had 100,000 visitors in 3 months. Sie war die größte Hure der Welt. Sie hatte 100,000 Besucher in 3 Monaten. Es war eine fantastische, eine großartige Erfahrung. Und es war der Beginn unserer großen, monumentalen Zusammenarbeit. And this was the beginning of the great monumental collaborations. Das ist natürlich eine Pionierfigur. Sie ist ein sehr tapferer Mensch. Das ist überhaupt die größte Bildhauerin, die wir haben. Im Sinne, dass sie eine Bildhauerin ist und nicht einfach nur als Bildhauer. Sie hat etwas getan. Sie hat eine Monumentalität entwickelt, die menschennah bezogen ist, also menschlich nah bleibt, aber rücksichtslos groß ist. Danke, Jean. Die Hexe führt sie an all den Plastiken vorbei, die menschliche Züge tragen, und setzt sie auf ihr schwarzes Pferd. Nach Ablauf der Ausstellung wurde die Huhn entsorgt. Sie landete auf dem Müll. Siebtens. Hölle ist Übertreibung. Jetzt reitet sie auf dem Pferd durch den Wald. Allein und hat die beiden anderen zurückgelassen. Ein Jaulen ist zu hören, als würden Wölfe heulen. Sie reitet immer tiefer ins Dunkle. Und sie trifft auf eine Art Lichtung, auf der ein eigenartiger Apparat steht. Man sieht Funken, man sieht Räder. Eine riesige Maschine aus Holz und Metall, die Geräusche macht. The head, which has now been baptized the cyclop, but originally it was called the head, was Jean Tinguely's big monumental work in the forest of Fontainebleau. Der Kopf. Jetzt hat man ihn Zyklop getauft. Jean Tinguely's großes monumentales Werk im Wald von Fontainebleau. Er hat Jahr um Jahr daran gearbeitet und verschiedene andere Künstler eingeladen, an diesem Werk mitzuarbeiten. Sieht toll aus, alles bewegt sich. Und es wirkt irgendwie instabil. Aber gleichzeitig so fest. Es klappert und rasselt und es verwoben und verstrickt. Es bewegen sich alle möglichen Teile. Alles bewegt sich eigentlich. Manches schnell, manches langsam. Aber zu welchem Zweck? Für Statik. 1959. Manifest. Es bewegt sich alles. Stillstand gibt es nicht. Lasst euch nicht von überlebten Zeitbegriffen beherrschen. Seid in der Zeit. Seid statisch. Seid statisch mit der Bewegung. Unten brennt ein Feuer. Widersteht den angstvollen Schwächeanfällen, Bewegtes anzuhalten, Augenblicke zu versteinern und Lebendiges zu töten. Gebt es auf, immer wieder Werte aufzustellen, die doch in sich zusammenfallen. Seid frei, lebt. Sie geht langsam näher, hat den Mund offen, staunt. Anscheinend ist sie begeistert von diesem Apparat. Atmet tief, lebt im Jetzt, lebt auf und in der Zeit für eine schöne und absolute Wirklichkeit. Räder sind zu sehen, Stangen, Stufen, es hämmert und rasselt, Gitter und... Sieht aus wie ein richtig abgefahrenes Raumschiff. Als würde es gleich abheben. Schnelle und langsame Bewegung. Qualm. Evas Beitrag war ein französischer Eisenbahnwaggon zum Gedenken an die ermordeten Juden. Im Inneren installierte sie eine lebensgroße schwarze Figurengruppe, die Witwen, die Jean lange Zeit im Schlafzimmer stehen hatte. Der Waggon schwebt wie ein grotesker und düsterer Mond über allem, windschief und fragil. My contribution to the head was the facade. Mein Beitrag zum Kopf war die Fassade. And I had trouble deciding how to decorate it. Ich hatte keine Ahnung, wie sie gestalten. Mirrors. Spiegel. They have the great capacity to reflect everything around them. And I love the idea that they would reflect the forest. Und sie werden immer in Bewegung sein, wie Jeans Skulpturen. Jean always said that his work would die with him, as none of the motors would survive and the continuing technology. Jean sagte immer, sein Werk werde mit ihm sterben, weil keiner der Motoren überleben würde bei der dauernd fortschreitenden Technik. So entstehen meine autodestruktiven Maschinen. Ich wollte etwas Kurzlebiges erschaffen, flüchtig wie eine Sternschnuppe. Das Werk soll kurz auftauchen, die Menschen zum Träumen und zum Diskutieren anregen. Und das ist alles. Am nächsten Tag soll nichts mehr davon übrig sein. Alles wandert zurück in die Mülleimer. Wie die Huhn. Well, I wanted, in homage to Jean's work, which for me is extremely important, and I consider him one of the great artists of the 20th century. Für mich ist Jean einer der größten Künstler des 20. Jahrhunderts. I wanted his work to survive. Scheinwerferlicht, irgendeine Lichtquelle, die den Nebel ganz weiß erscheinen lässt. Räder, Träder. Kurbeln, rasseln, klappern. Spielen, Eisen, Leiden, Kochen, Feilen, Ausstellen, Bohren, Rasen, Schleifen, Abbrennen, Lachen, Aufstellen, Verkaufen, Fluchen, Anreisen, Schweißen, Einpacken, Montieren, Abschleppen. Also, Kunst ist das Verzerren einer unerträglichen Realität. Ich korrigiere die Vision der Realität, die mich im Alltag überfällt. Kunst ist das Korrigieren. Es wirkt alles ein bisschen ziellos. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Ob es nützlich ist, weiß ich nicht. Das müsste untersucht werden. Wenn es nützlich ist, dann nur seelisch nützlich. Wenn es Poesie ist, ist es Poesie. Aber es kann nur poetisch in den Köpfen der Betrachter sein. Und Camelia wagt es, wagt sich weiter hervor. Sie will die Maschine erkunden. Ja. Sie geht hinein. Da ist irgendwas, ein Mann. Sie steigt in einem Overall Stufen herab. Eine Leiter. Diese Maschine scheint bewohnt zu sein. Obwohl man von außen nicht erkennen kann, dass es Wohnräume oder irgendwas Ähnliches darin geben könnte. Achtens. Ich bin Übertreibung. An der Tür quietschen. Der Ton ist wichtig. Erstens ist er unvermeidlich, zweitens ist er natürlich und drittens gefällt er mir sehr. Und hinter der Tür erscheinen ganz viele kleine Köpfe. Puppen. Puppenköpfe. Sind Plastiken mit Gesichtern. Ganz grobe Gesichter und ernste. Sie geht vorsichtig. Es ist dunkel. Und hoch. Auch nicht schön da drin. Es sind natürlich Evas Puppenköpfe, die zugegeben immer etwas unheimlich sind. Jean hängte sie mit schwarzen Tüchern ab, als er und Eva noch in ihrem gemeinsamen Atelier in der Rue Impasse-Ronsin arbeiteten. Er fand sie abscheulich, gotisch, altmodisch, grusig. Sie sogen alle Kreativität aus ihm heraus, sagte er. Jeder macht, was er kann, nicht? Aber mir ist das kein Problem. Ich habe nie gefunden, dass meine Sache nicht gut ist. Ich habe gedacht, ich mache, was ich kann. Dann ist es nicht weiter. Und dann habe ich den anderen geholfen, Niki. Das ist nicht mein Problem gewesen. Jeder macht, was er kann oder nicht. Ich habe nie gefunden, dass meine Sachen nicht gut sind. Ich habe einfach gemacht, was ich kann. Und dann habe ich den anderen geholfen. Niki zum Beispiel. Ja, sie steigt die Treppe hoch. Ganz vorsichtig geht sie an den Puppenköpfen vorbei. Sie scheint neugierig zu sein, denn ansonsten hat dieser Ort im Moment nichts Verlockendes. Und wahrscheinlich verfolgt sie auch noch das Ziel, ihren Wunsch erfüllt zu bekommen. Kunst ist Revolte. Revolte ist Kunst. Attentat ist die schönste Funktion der Kunst. Irgendwo kommt ein lautes Geräusch her. Schaut sich um. Krach, einfach nur Krach. Es klingt wie ein Schlagzeug, Trommeln, Metall. Ah, da ist einer. Ein Mann. Ein Mann mit Locken. Der ohne Plan und mit viel Kraft und Energie auf alle möglichen Instrumente schlägt. Das sind gar keine richtigen Instrumente. Das ist einfach nur Schrott. Das ist ein riesiger Schrottberg. Und jetzt macht sie mit. Das ist eine große Euphorie da. Sie drehen richtig frei. Die schlagen sich in Ekstase. Meine Maschinen sollen nicht reibungslos funktionieren, sondern sie sollen sich in einer starken und musikalischen Geräuschkulisse offenbaren. Der Lärm ist ein Teil der Maschine, den ich im gleichen Maße versuche, in die Gestaltung einzubeziehen wie die plastische Form. Camilla hat aufgehört mitzuspielen. Sie betrachtet ihre Umgebung und die Gegenstände, die dort herumliegen. Und was findet sie auf dem Boden? Der Ring. Der Glitzerring, den der Maskenmann und... Ihr Spielkamerad war das, der Mann in Weiß. Neuntens, ich ersticke. Sie kommt an einen Ort, an dem Wanddekorationen plastische zu sein scheinen. Gesichter, die aus Pappmaché oder aus Stein gehauen sind, mit Blumen, Knochen, Körperteilen, Spinnen, Buchstaben, allen möglichen Dingen. Ja, sie erinnern ein wenig an meine eingegipsten Assemblagen, auf die ich schoss, die Tiers. Zu dem aktiven Schießen kam ich über die Collage Saint-Sébastien or Portrait of My Lover. Ich nagelte ein weißes, benutztes Malerhemd von Jean auf eine Platte und darüber anstelle eines Kopfes eine Zielscheibe, eine Dartscheibe. An den Rand der Scheibe steckte ich drei rote Pfeile, zwei blaue relativ zentral und zwei grüne nahe dem blauen. Oder hatte ich sie geworfen? Jean gefiel das sehr. Sie war schussbereit. And the key thing is that one moment in which the miracle happens. Und ich habe diese Kräfte, über die sie verfügte, diese Schießwut, habe ich dann über mich gehen lassen. Und wir haben dann zusammen, haben wir die ersten Schießbilder so langsam, die Idee war von ihr. Ach was. Und dann habe ich mitgearbeitet als Helfstechniker wieder einmal bei der Niki, was ich oft gewesen bin. Ready, aim, fire. Die Kameradschaftlichkeit hat sich dann entwickelt. Das ist eine ganze Dimension geworden. Wir sind beide mehr oder weniger an die Nouveau-Réalisten gebunden gewesen. Aber im Großen und Ganzen sind wir also zutiefst befreundet. Und sie ist ein toller Künstler, ein toller Mensch, ein unheimlicher Kämpfer. Die Niki sieht so relativ hübsch aus und man könnte sagen, so ein nettes Mädchen, halt, das ist natürlich ein Teufelskerl. Sein Humor, sein Überschwang und seine urtümliche Originalität ließen seine Flegelhaftigkeit und seine gelegentlich aufblitzenden Charakterschwächen vergessen. 1961. I shot against Daddy. All men. Small. 1961, da schoss ich gegen Daddy. Gegen alle Männer. Men. Kleine, große, fette Männer. Society. The church. Mein Bruder, die Gesellschaft. Ich schoss gegen meine Schule, meine Familie, meine Mutter, gegen alle, gegen Daddy, gegen mich selbst, gegen die Menschheit. I shot against myself. I shot against men. I shot because it was fun. And it made me feel great. I shot because I was fascinated watching the paint bleed and die. Das Bild schreit. The painting is crying. Das Bild ist tot. The painting is dead. Ich habe das Bild getötet. Und Niki, da muss ich gerade. Und dann hat sie doch so drauf geschossen auf die Bilder. Und dann hat sie wollen figürlich werden. Und dann hat er sie angesagt und hat sie nicht machen. Und dann habe ich der Niki gesagt, Niki, du musst nicht zulassen. Du musst machen genau, was du spürst. Der Rest zählt nicht. Und dann haben wir immer gesagt, weißt du, wie sie kannst du heulen. Und dann hat sie angefangen und dann ist es gegangen. Aber es war eine harte Nuss, der Tango, ja. Und Niki hat Angst gehabt. Und dann hat sie doch so draufgeschossen auf die Bilder. Und dann wollte sie figürlich werden. Und dann hat er sie angeschrien und wollte sie nicht machen lassen. Und dann habe ich der Niki gesagt, Niki, du darfst nicht zuhören. Du musst genau das machen, was du spürst. Der Rest zählt nicht. Und dann hat sie geheult. Und dann hat sie angefangen und dann ist es gegangen. Und naja, es ist eine harte Nuss gewesen, der Tangeli. So then at a certain point I decided I had to stop this. Ich war schon süchtig. Because I was hooked. And I didn't like to be dependent, whether it was on that, a man or anything. It was very difficult. Zehntens, ich bin ein Spiegelbild. Und es ist eine Tür. Es ist eine Tür, ja. Sie können sie öffnen. Sie geht einfach durch. Und sie kommt in einen ganz besonderen Raum. Da sind Spiegel. Spiegel von allen Seiten. Sie betrachtet sich darin. Ja, da ist wieder diese Hexe. Die Hexe betrachtet sie sehr intensiv. Und es ist eine große Spannung in der Luft. Camilla als kleines Mädchen und in einem anderen Spiegel eine erwachsene Camilla. Sie hat sich verwandelt. Die erwachsene Camilla wurde von meiner Tochter gespielt. Sie hat langes, blondes, gelocktes Haar bekommen. Sehr schön, Anfang 20 und sehr ernst. Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Camilla ertastet ihren neuen Körper. Sie merkt, wie sie zur Frau geworden ist. Sie hat Brüste bekommen. Sie scheint sie schön zu finden. Elftens. Hölle ist ein Schrei ohne Anfang. Und jetzt verlässt sie den Spiegelraum und geht wieder raus in den Maschinenraum. Sie bekommt einen Handkuss von einem starken Mann mit Glatze. Und mit Lederkleidung, der aber freundlich zu ihr zu sein scheint. Und es läuft ein Fließband. Auf dem Fließband sind Kaffeekannen zu sehen oder Teekannen mit Blumenmuster. Die Leute, die dort arbeiten, scheinen darauf zu achten, dass jede Kanne einen Deckel hat. Was machen die denn damit hier? Die bauen keine Kannen, die machen die kaputt. Ja, einer betätigt so eine Art Hammer, mit dem die Kannen zerschlagen werden. Ich möchte so gerne die Schaufenster im Globus dekorieren. Ich würde eine sehr schöne Maschine bauen, so ein skorpionenhaftes, stolzes, schwarzes Monster. Und da wäre ein Warentransport, der brächte mit mechanischer Sicherheit schön regelmäßig alle 80 Zentimeter etwa 2000 bis 3000 Teekannen pro Tag an die Maschine und schwupp, kretsch, würden schön und sauber zerstört und vernichtet. Viele Wochen lang, bis das Warenhaus ruiniert wäre. Und im Schaufenster wäre auch ein Mensch, ein alter Chinese, der würde die Scherben zusammenwischen und schön ordentlich in einen seitlich an der Wand dafür bereitstehenden Schlitz abführen. Jetzt wird der Film vorgespult, alles geht ganz schnell. Ja, und Camilla steht daneben und betrachtet das Entstehen dieser unglaublichen Scherbenmengen, die von jemandem zusammengefegt werden. Überall Scherben. Eine alte Dame fegt die Scherben beiseite und beseitigt das Chaos ein wenig. Da kommen ein paar Männer die Treppe hoch mit Piccolo-Flöten. Im Gleichschritt. Jean gehörte einer Basler Fasnachtsklicke, dem Kuttelputzer, an. Auf Deutsch den Kuttelputzern, den Rebellen der Basler Fasnacht. Jean drückte ihnen öfter seinen Stempel auf, zum Beispiel bei der Aktion Der große Boom, als er mit seiner Maschine L'Avantgarde der Clique voranging und beim Defilé das Fasnachtskomitee symbolisch in die Luft sprengte. L'Avantgarde fing an zu rauchen und zu zischen und Federn und Papierschnipsel in völlig überdimensionierten Massen auszustoßen. Sie rutscht eine Rutsche hinunter. Aber wurde begleitet, zu der Rutsche wurde sie begleitet von einem fast nackten Mädchen. Zwölftens. Ich bin ohne Antwort auf den Schrei. Ja, vielleicht eine Hure. In my films, I enjoyed living out my unlived out fantasies. One of them was to be the owner of a brothel. And so I made up in my scenario a brothel scene. In which I had the army as customers. And the young girl, who actually is my daughter who's playing the role, was witnessing all these men and how they behave in the brothel. Es machte mir Spaß, in meinen Filmen meine geheimen Fantasien auszuleben. Ich wäre zum Beispiel gern Besitzerin eines Bordells. So schrieb ich eine Bordellszene ins Drehbuch, in der die Armee mein Gast ist. Ein junges Mädchen, eben meine Tochter, beobachtet, was die Männer im Bordell treiben. Camilla erscheint und spricht mit der Chefin, mit der dunkelhaarigen Dame. Sie sagt zu ihr, ich habe ein Geschenk für dich. Da ist deine Uniform drin. Und es kommt prächtige Musik. Und ein Kleid mit Federn. Eine Corsage. Eine Corsage. Eine kurze Corsage. Ein Outfit für das Bordell. Die Szenen mit meiner Tochter hatten einen ganz eigenen Charme. Camilla schaut ganz gespannt, was für Frauen hier so unterwegs sind. Und sie hat endlich mal einen lebendigen Gesichtsausdruck. Sie lächelt und hat was Verschmitztes, was auch Verruchtes an sich. Sie wird geschminkt. Glitzert. Die Kissen werden gerichtet und die Frauen machen es sich bequem miteinander. Und ein nackter Mann kommt herein. Er wird reingeführt und kniet vor ihr nieder und krabbelt direkt auf sie zu. Er fängt an, sie anzufassen. Das ist dann doch zu viel auf einmal. Sie stößt die anderen weg. Und entzieht sich dieser Grapscherei. Eine Hure mit der Peitsche peitscht sie aus. Und die anderen Frauen greifen nicht ein? Sie rauchen gemütlich ihre Zigaretten. Als würde das alles so in Ordnung sein. I was searching. Who is a woman? Who is I? 13. Hölle ist Hunger. In diesem Moment betritt ein sehr sonderbarer Mann den Raum. Er sieht aus wie ein General. Hat einen kräftigen Schnäuzer und trägt eine sonderbare Kopfbedeckung mit einer Art Blumenbeet, schwarze Blumen, die an den deren Köpfe irgendwelche Gegenstände haben und... Der erotische General, eine Paraderolle für Jean, neben der Vaterrolle selbstverständlich. Da ist diese ganze Idee des Phallischen, die Idee von einem Mann und einer Maschine, vereint in einer Art von Wahnsinn. Und er hat einen riesigen schwarzen Penis, der aussieht wie eine Rakete. Lauter Männer mit riesigen, aufgerichteten Schwänzen betreten den Saal. Sie haben alle unterschiedliche Formen. Schwarze und weiße, und einer von ihnen hat einen Apparat als Penis, eine kleine Maschine mit einem Rad und mit einem Staubwedel. Und das alles ist auch noch extrem gefährlich. Die Gefahr ist wie die Möglichkeit des Todes allgegenwärtig. Hoch und runter, dieser Wahnsinn ist typisch für die Art, wie wir mit der Welt umgehen. Und es ist total absurd. Niemand von ihnen trägt Hosen. Und Camilla weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Plötzlich sind nur noch diese Penisse präsent. Ich möchte den Beruf wechseln. Ich wäre lieber Geiger. Aber was bleibt mir anderes übrig? Ich kann nicht einfach abhauen. Jeden Morgen fange ich von vorne an. Eine Hure wird ausgewählt. Sie trägt nur transparenten weißen Stoff. Stroh wird reingetragen. Auf sein Kommando. Ausgebreitet auf dem Boden. Sie muss dabei helfen. Und währenddessen wackelt er die ganze Zeit mit seinem großen, dicken, schwarzen Raketenschwanz rum. Sie soll sich hinlegen auf das Stroh. Trommelwirbel. Er stolziert wie ein Gockel auf und ab. Sie zieht einen Handschuh aus. Aber sie wirkt gelangweilt, oder? Ach, ich glaube, sie ist gespannt, was nun passiert. Meinst du, sie ist fasziniert, ja? Ja, er macht ja auch eine Riesenshow. Ist ganz scharf auf sein Wahnsinnsraketending. Er guckt, als ob er gleich einen Bullen erschlagen würde. Ja, und er ist unglaublich männlich. Tänzelt die ganze Zeit rum. Jean war wie seine Maschinen, war ganz Bewegung und hatte keine Angst, sich lächerlich zu machen. Oh, ein geiler Hengst. Er macht's ganz schön spannend. Ein langes Vorspiel. Ja. Oh, er kniet sich nieder. Er brüllt und knurrt und guckt animalisch. Jetzt wirft er sich auf den Rücken, verdreht die Augen. Sie streichelt die Rakete. Ja, das ist gut. Stopp. Sie holt ihm einen runter, würde ich sagen. Und er grunzt und brüllt. Und jetzt geht die Rakete in die Luft. Überall Konfetti. Alles, einmal ist es ganz still. Alles ist bestreut mit seinem Konfetti. Und die Hure, die ihm dazu verholfen hat, streicht über seinen Männerkörper und verreibt überall das Konfetti. Die kleinen goldenen Schnipsel. Er hustet und schläft sofort ein. Alle schlafen. Irrlicht 2. Salut, Jeannot, du Blechfrosch. Du solltest dich wirklich schämen, falls du weißt, was das Wort bedeutet, du Watteaffe. Wie du dich mir gegenüber verhältst. Mal ganz zu schweigen von dem Unsinn, den du anderen Leuten über mich erzählst, du Ausverkaufsblattlaus. Ich hatte die Ehre, mit der Mutter von St. Knall vor ein paar Tagen zu Abend zu essen und mir eure lächerlichen und unehrlichen Vorwürfe wegen des Verkaufs eurer Meisterwerke anzuhören. Gott verklemmi. Was seid ihr für senile Eier mit eurer 14-18 Kriegseinstellung zum Leben und Arbeiten, ihr mit 14 aufgeblasenen Ballons? Ihr könnt euch das ja leisten, sentimental zu sein in Sachen Werke anderer Künstler aufbewahren. Du mit deinen Häusern, Mercedes etc. und sicher noch eine Handvoll Goldstangen eingenäht in deine neureiche Käsematratze. Und hast obendrein noch genug Geld, um deine Beule im Wald zu machen, seit 10 Jahren und ohne zu verhungern nebenbei. Dass du ausgerechnet, du mir probierst, ein Bagnalis Der Mutter Safal kann ich ja nichts übel nehmen mit ihrem Mickey-Maus-Hirn. Aber du, bravo. Übrigens hätte ich gerne dein großes Maul gesehen, wenn es sich um deine eigene Kohle gehandelt hätte und die Frau Saint-Faltangle, die dich seit nunmehr 20 Jahren gebeten hätte, ihr ihre Plastikhaufen zu zahlen. Du hättest dich doch gerade scheiden lassen vor Schreck oder dein Bankkonto zugeschweißt, du verrostetes Eichhörnchen. Aber du kannst es dir ja nicht leisten, ehrlich zu sein, du halbschlauer Bettpfosten. Bist zu aufgeblasen mit deiner eigenen weltberühmten Wichtigkeit, du Gummigocke. Deine dich liebende Ex-Frau, Äppli, Eva. Und ich denke, seit einem halben Jahrhundert, Eva würde mich schätzen. 14. Hölle ist ein vom Körper isolierter Kopf. Camilla geht aus dem Raum raus. Sie ist wieder in diesem riesigen Apparat. Und sie trägt ihr Brautkleid. Alles ist wieder schwarz-weiß, schattig und nicht mehr so bunt und warm, wie es in diesem Bordell war. Sie guckt erschrocken, hört irgendwo. Und entdeckt ein Klappern. Ja, und sie entdeckt ein Loch in der Wand. Sie blickt durch das Loch und sieht im Nebenraum einen freundlichen Herrn, der an einer interessanten Maschine sitzt. Eine Art Fernrohr vielleicht? Ein Mirakuloskop. Schaut hinein. Und da ist eine Art Comic, gezeichnete Figuren. Ja, das war auch wieder ein Experiment. Zeichentrickfilm. Ich begann damit während eines Klinikaufenthalts in St. Moritz. Und ich hatte eine Kamera zur Verfügung, die per Fußpedal jeden einzelnen Strich filmte, den ich zeichnete. Eine recht altertümliche Technik. Eine Hand, aus der ein Samen fällt. Dann wird Stück für Stück irgendwas Grünes gemalt, eine Pflanze. Und so geht es im Prinzip auf mehreren Ebenen weiter. Werden und vergehen, auf der Erde, im Wasser, im Universum, liebende Paare, glückliche Kinder, peitschende Lehrerinnen, Umweltkatastrophen. Alles sehr kindlich gezeichnet. Okay, ich gebe es zu. Im Zeichnen von Perspektiven sehe ich nicht meine größte Stärke. Jetzt sagt er ihr, dass alles, was sie sich vorstellen kann, auch wirklich wahr ist. Sie geht raus. 15. Ich bin ein Teil der Geschichte. Lasst es sein, Kathedralen und Pyramiden zu bauen. Die zerbröckeln wie Zuckerwerk. Sie verlässt diese riesengroße Maschine, diese Maschinenwelt, in der sie sich die ganze Zeit aufgehalten hat. Das Raumschiff. Diese schrägen Dinge erlebt hat. Und sie trägt immer noch ihr Brautkleid. Und da schleicht sich jemand Schleier. An. Das sind die zwei Jungs von der erotischen Armee. Der Raketenschwanzmann. Und er greift sie und sie will nicht. Sein Freund legt sie über die Schulter. My problem is creating. Is creating now. Is creating beauty. Is creating something. Is creating something which has to do with you. Which has to do with now. Which has to do with bombs and everything exploding and the end of the world. Bang! Sie tragen sie weg und der Mann mit der Glatze, der sieht das und brüllt. Ist ziemlich sauer, ja. Und auch er trommelt seine Armee zusammen. Sie machen eine Kutsche klar. Diese Kutsche besteht natürlich auch aus Schrott. Wie eine Dampfwalze und wird von dem Pferd gezogen. Ja. Und sie sammeln sich auf einem freien Platz. Krankenschwestern sind dabei. Beide Armeen bekriegen sich. Oder vielleicht streiten sie sich um Camelia. Sie ist die Gefangene, wird an einen Baum gekettet. Aber auch dabei wirkt sie relativ teilnahmslos. Was Jean und mich besonders verband, war, dass wir beide es genossen, les enfants terribles der Kunst zu sein. Jeder ermutigte die Verrücktheit des anderen. Wir befanden uns in einem ständigen Wettstreit, einander zu übertrumpfen. Die erotische Armee bringt riesen Peniskanonen in Position. Und die Schrottkutsche fällt auseinander. Sie hat nicht lange gehalten. Die Maschine beging Selbstmord. Und ein Pferd frisst. 16. Ich bin das Eisauge. Der Tod ist das einschneidende Ereignis, das im absoluten Gegensatz zum Leben steht. Eine unverdauliche, völlig grauenvolle Sache, die für alles, was lebt, ich inbegriffen, etwas durch und durch Erschreckendes ist. So mache ich ein Spiel, einen Tanz. Einen Totentanz mit diesem Tod. Sie kämpfen total süß gegeneinander. Sie schießen mit ihren Schwänzen. Ja. Das ist deren Ladung. Sie haben so ihre Ladung. Aber die schießen sich so fast selbst ab. Und ja. Der Tod ist der Übergang von einer Bewegung in die andere. Krankenschwestern sammeln die Verletzten ein, aber es ist eher wie eine Böllerschlacht. Der größte Penis brennt von innen ab. Boom. Niemand lebt mehr. Nur der erotische General. Camilla schaut sich in der Gegend um. Und wer kommt auf sie zu? Der schwarze Mann. Der schwarze Mann mit dem Ring. Big mystery of life. Ich kann Ihnen sagen, dass als ich nah an dem Tod war, ich bin da vor 2,5 Jahren, jetzt bald, vor 2,4 Jahren war ich am Sterben. Und ich wurde einfach nur wieder, ich wurde rausgeschaut dank der großen Wissenschaft der Ärzte und der großen Liebe von gewissen Menschen, unter anderem die Niki, die wollte nicht, dass ich starb. Und durch starkes Handhalten, nicht? Man muss dem Sterben dann einfach nicht verlassen und muss ihm die Hand halten, dann stirbt er vielleicht auch nicht. Ja. Er geht auf sie zu und befreit sie. Und der General steht immer noch, er taumelt. Kann sich kaum auf den Beinen halten. Ja. Jean starb in der Nacht vom 30. zum 31. August 1991 im Alter von 66 Jahren. Was ich wirklich verrückt fand, war, dass ein halbes Jahr nach seinem Tod sein drittes Kind auf die Welt kam. Von wem auch immer. Der Tod ist ein Tanz. Er dreht sich im Kreis. Jean Tinguely's funeral was in the first few days of September 91. Jeans Beerdigung fand in den ersten Septembertagen 91 statt. He had planned the whole thing. Every second of it. Even ordered the funeral music. He told me 2 weeks before he'd had enough. He wanted to rest. He was sick of life. And so he really wanted to have a grand goodbye from everybody, and he certainly did. It was a marvelous funeral. Und Camilla mit ihrer Dauerwelle, ihrer Pudelfrisur, schaut sich um. Geht den Platz ab. Die Blondierung ist auch ein bisschen rausgewachsen, muss man sagen. Es ist einige Zeit vergangen. Die Schlacht hat anscheinend etwas länger gedauert. Sogar die Krankenschwestern sind tot. Ich möchte frisch aufstehen. Ich möchte nicht denken. Ich existiere wie eine Kartoffel. Bin einfach nicht da. Zum schwarzen Mann kommt die Hexe mit auf ihrem Pferd. Von Kopf bis Fuß in schwarz. Ja, und jetzt gehen sie einfach und Camilla geht hinterher. Sie hat keine Wahl. Es sind die einzigen, die noch leben. Und guck, da sind wieder lauter komische Köpfe in den Bäumen. Irgendwie kommt man um die Eva nicht herum. Jetzt hängt sie sogar schon in den Bäumen. Ich bin eine ehrliche Hut. Sie ist im Moment, was fertig ist. Und dann muss man sagen, sie ist fertig. Ja, ich bin eine ehrliche Haut. Man muss wissen, wenn es fertig ist. Und dann muss man sagen, es ist fertig. Und dann lädt man voll was mit. Aber ich meine, es ist einfach fertig. Ja, sie gehen auf ein Feld. Camilla geht mit dem schwarzen Mann Hand in Hand. Und sie schreiten auf den Sonnenuntergang zu. Ich vermisse Jean. Ganz unglaublich. Träume immer noch von ihm. Sie werden immer kleiner, weil sie immer weiter weg sind. Gehen und gehen. Sieht aus wie ein Bild an einer Wand. Wie so ein Bilderrahmen, in dem die beiden Menschen zu sehen sind. Schwarz. Ende. Ich bin in der Hölle gewesen. Ich bin Hölle. Big Girl Now. Klappe 1 bis 16 für Niki de Saint-Fall. Hörspiel von Barbara Meerkötter. Es sprachen Niki, Susanne von Borschody, Jean, Ueliaki, Eva, Judith Hofmann sowie Elisabeth Gebauer und Erik Biloradzki. Im Originalton Niki de Saint-Fall, Jean Tinguely, Eva Appli. Unter Verwendung von Ausschnitten aus einem Radiointerview des DRS von Franziska Bethke, aus dem Film Tinguely von Thomas Thümener und aus dem Film Niki de Saint-Fall von Peter Schamoni. Musik Katrin Schüler-Springorum. Ton Kaspar Wollheim, Wenke Decker. Regieassistenz Annika Erichsen. Regie Barbara Meerkötter. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2012. Dramaturgie und Redaktion Regine Ahrem.